magere nach, gedammtes Licht, Viertel, abnehmen, steig um die Himmels, overkalando, waschen, magere nach, pal in Perspektiv, magere nach, pal in Refektorien, liegt das eine Alphisternis filtriert, liegt das durch unsere Sinne filtriert, liegt das in Projektionen, ändert und in Projektionen pflanzen via unsere Traum und Zukunft. Magere nach wartet auf Überlauf, magere nach der Rovers, die Bestellname. Magere nach Viertel am Namen, magere nach mit dem Wunsch zu fassen und zu belohnen. Gedammtes Licht, Viertel am Namen, steigen um die Himmels, Ohren der Zellen, die Freude. Magere nach, pal in Perspektiv, magere nach, pal in Refektorien, magere nach, mit dem Wunsch zu fassen, magere nach, die Versionär immer noch gebrochen. Liegt, dass die eine Altfisternis filtriert, liegt, dass durch unsere Sinne filtriert, liegt, dass in Provisionen entdrückt und in Provisionen pflanzen, via unsere Traum und Zukunft. Gedammtes Licht, Viertel am Namen, steig um die Himmels, Horin, die Zellen, die Freude, der Kavalier.